Klopsikast. Ich liege hier so rum und ich bin ganz schön matt, weil ich so eine Semi-Migräne habe und mir irgendwie schlecht ist und das ist doch alles nicht gut. Dafür bin ich frisch gewaschen und wohlriechend. Ja, ich weiß, ein Zustand, der selten genug eintritt. Aber heute ist er tatsächlich eingetreten. Ah. Klopso. Klopso. Heute war voll der Sonnentag und ich habe mich den ganzen Tag danach gesehnt, von dir in den Arm genommen zu werden. In deine schönen, starken, super stark Arme. Und in deine schöne, starke und trotzdem weiche, super stark Brust gepresst. Das ist alles sehr schön. So schön. So schön. Also wäre es. Aber es ist ja schon fast bald so. Also jetzt ist ja, also zu dem Zeitpunkt, zu dem du das hören wirst, sind es nur noch 2 Stunden. Tage. Und das ist doch schon mal besser als nichts. Ne? Noch schöner wäre es allerdings, wenn du jetzt hier wärst, aber dann hätten wir gar nicht mehr so viel voneinander, weil ich bald schlafen gehen muss. Oh, weil ist halt Leben anstrengend. Ich frage mich, wieso du den Klopsikast magst. Eigentlich ist das ja echt nur belangloses Rumgelaber von mir, aber vielleicht hörst du ja gerne belangloses Rumgelaber von mir. Denn, ich bin eine Qualitätsbelanglos-Rumlabererin. Gerade vorhin habe ich Sex and the City geschaut und unverschämterweise ist jetzt nicht mehr Sex and the City Marathon. Also früher kam immer von 20:15 Uhr bis nach Mitternacht Sex and the City, was mich sehr froh gemacht hat. Und jetzt kommt Sex and the City bis 21:30 Uhr. Boah, das ist echt kurz, ne? Das sind nur 2 Folgen. Das geht ja eigentlich gar nicht. Und danach kommt Devious Mates, wo zwar die Carla von Scrubs drin mitspielt, aber sonst ist die Serie leider nicht gut, obwohl sie von den Produzenten von Desperate Housewives ist. Aber sie ist nicht so gut und lustig wie Desperate Housewives. Und Desperate Housewives kommt gar nicht mehr im Vorabendprogramm. Das ist ja alles ganz furchtbar. Jetzt kommt nämlich Heart of Dixie stattdessen. Und das, ist doch irgendwie, ne? Dafür kommt auch wieder Private Practice, was ich ja gut finde. Aber die habe ich auch schon alle. Och, das Leben ist so, es ist so acht. Es ist so acht. Oh. Naja. Ich glaube, ich habe mir heute den Sonnenstich geholt oder sowas. Vielleicht habe ich deswegen so Kopfweh. Oder Kopfdumpf. Ich nenne es Kopfdumpf. Ja, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob die Dinge, die du morgen hören wirst, also in deinem Universum jetzt, die vielleicht schon in unserem Gespräch vorgekommen sind, weil wir das Gespräch noch gar nicht geführt haben. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem du das gehört haben wirst, also in deinem Universum jetzt, wird dieses Gespräch schon Vergangenheit sein. Ist das nicht verrückt? In meinem Universum sind ist die Reihenfolge der Ereignisse so rum und in deinem ist die andersrum. Das, ist doch irgendwie, ne? Ja. Das war es auch schon vom lustigen Klopsorkast. Und wir sprechen uns gleich, beziehungsweise in deinem Universum heute Abend. Und denk dran, dass ich dich ganz arg liebe, mein Schatz. Liebe!